Das Sportfest Umwandlung der Preis zum Tag der Sonne wurde am 3. April in der Basketballhalle in der Chongqing-Straße eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen teil Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setgadia PDAK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Sportler, Trainer und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang. Nach dieser Veranstaltung gab es ein Basketballspiel der Frauen zwischen den Sportclubs Kiguanza und Pyongyang. Bei diesem Turnier werden Spiele in Dutzende Sportarten wie Fußball, Basketball, Volleyball, Tischtennis, Boxen und Ringkampf und andere in den Städten Pyongyang, Namp'o, Pyeongsong und Sarewon ausgetragen.